Deutschlandfunk. Ohrwerk. Ohrwerk. Ohrwerk. Ohrwerk. Ohrwerk. Ohrwerk. Ohrwerk. Ohrwerk. Berichte, Meinungen und Satire. Herzlich willkommen zu einer neuen Ohrwerk-Ausgabe. Mein Name ist Karin Höstermann. Und mein Name ist Heiner Wanjek. Guten Abend. Will mir das für den Ohrwerk-Jubiläumsrückblick sagen? Zittern am Swimmingpool? Naja, es geht um eine Badeanstalt. Oder, neudeutsch, Spaßbad. Ja, wie ist mir was sonst? Aber, ja, da dämmert mir was, Karin. Was dämmert dir denn? Na, Wasser. Ja, Remscheid dämmert dir Wasser. Chemisch. H2O. Genau. Wird 20 Jahre alt. Ja, obwohl ich immer meine, das hat es schon vor 20 Jahren gegeben. Naja, da war schon ein Bad, aber ein schnödes Hallenbad, ein ödes, ja. Mit 50 Meter Bahn und Tribüne. Ja. Da war ich noch drin schwimmen, ja. Also, und die sind jetzt neu, also schön umgebaut, 20 Jahre alt. Ne? Ja. das Sauna- und Badeparadies in Remscheid-Lennep. Am Hackenberg. Genau. Und zwar feiern die das Jubiläum jeden Monat, immer am 20. Und dann haben alle Geburtstagskinder, die am 20. Geburtstag haben, haben freien Eintritt. Ist doch toll, ne? Na, das ist mal eine schöne Aktion. Aber ich kann mich auch noch erinnern, als das geplant war, der Aufstand. Aber Remscheid macht ja immer einen Aufstand, wenn was geplant ist. Siehe DOC, Doc. Nee, überflüssig, weil da gibt es schon den Hückeswagen und den Rade. Und dann gab es ja, gibt es ja eigentlich noch die Bergische Sonne in Wuppertal, die gibt es nicht mehr. Ne? Nee. Und was soll das, das kann doch nur pleite gehen. Aber du siehst, 20 Jahre scheint doch zu blühen. Ja, und was gibt's da alles? Ich glaube, 3 tolle Rutschen, eine Röhrenrutsche, 20 Meter, eine Steilrutsche und weiß ich noch. Ich glaube, noch eine. Naja, nehmt allerhand Sachen. Ja, alles so für Solebad, glaube ich auch. Für die Kinder und dann natürlich in der Sauna, ja. Dampfgrotte, Whirlpool. Und was da besonders ist im Saunaparadies, da gibt's eine Saline. Genau. Und da brauchen wir nicht für ins Bad zu gehen. Wenn man dran schnuppern will, Seeluft, dann kann man auch von draußen. Ehrlich? Ja. Spaziergänger können da vorbeigehen und von draußen. Das hier können wir mal machen. Können wir mal machen. Aber bevor die lieben Kleinen jetzt statt schlafen auf die Rutsche wollen, dann lasst sie mal in den Kissen abtauchen. Und weg. Und nun für die lieben Kleinen, der gute Nachtkuss. Von der Hand in den Mund. So ein kleiner Keks ist nicht lange unterwegs. Und der Osterhase legt, bald sehr eitel, bald bewegt, Rührei oder Spiegelei. Schauerlich stöhnt er dabei. Oh. Tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the locker she wanted to stay. 2, 3, 4. Stick around, we'll tell you more. She was afraid to come out of the open. Tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the blanket she wanted to stay. 2, 3, 4. Stick around, we'll tell you more. Now she's afraid to come out of the water. People what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the water she wanted to stay. From the locker to the blanket, from the blanket to the shore. Na, Na Karin, siehste, bei Schiedwetter und drinnen hätten wir natürlich auch eine kleine feine Reportage über das H2O machen können. Ja, selbstverständlich hätten wir, aber wir haben auch sowas Feines gemacht. Ja, wir, das stimmt allerdings. Wir waren nämlich in einer wunderbaren Ausstellung. Ja, die war überraschend. Ja, sehr überraschend, aber da waren wir ja auch nicht zum letzten Mal. Das stimmt, weil das war so beeindruckend. Und wo das war, wie das war, das erzählen wir gleich. Die Welt geht unter, doch bei uns ist Party, Halligalli. Alles im Eimer, doch wir hüpfen wie bei Dalli Dalli. Jeder sagt, das Klima ist eine Riesenkatastrophe, doch bald brauchen wir nur noch Bikini und eine Badehose. Ich will mehr Fastfood fressen, wer braucht schon Regenwald, solange mein Konto voll ist und für mich noch Luft zum Leben bleibt. Alle sind Hammer drauf, keiner braucht mehr Angst zu haben, keiner wird mehr krank, weil wir eh schon jede Krankheit haben. Und fliegt das Kraftwerk in die Luft, fängt jeder an zu strahlen. Hey, herzlich willkommen. Herzlich willkommen in unserer schönen neuen Welt. Ab heute bleibt nichts wie es war. Alles wird auf den Kopf gestellt. Herzlich willkommen in unserer schönen neuen Welt. Was morgen wird, ist scheißegal. Wir feiern, bis alles zerfällt. Überall sind Kameras, was für eine Riesenshow. Egal wer meine Daten hat, ich hab mein eigenes Video. Dank Überwachungsstaat kann ich jetzt selig schlafen. Jeder hat nen Chip im Kopf, liegt im Bettchen, zählt die Schafe. Alle sind fröhlich, haben ihr Botox-Lächeln aufgesetzt. Fett abgesaugt und weg, die Nase sitzt jetzt auch perfekt. Wir können so viel aus uns machen, auch für kleines Geld. Brust raus, Bauch rein, schön wie aus dem Ei gepellt. Aufgestellt in Reihe und Glied, ein Hoch auf unsere heile Welt. Es blenden alles Lüge, was die Zeitung sagt. Ich betreibe Klimaschutz, mein Auto fährt mit Treibhausgas. Von wegen Öl geht aus, die lügen doch die Ölstaaten. Es gibt genug, wenn sogar Enten schon in Öl baden. Die Erde füllt sich weiter und es geht immer schneller. Halb so wild zum Glück haben wir eine zweite Welt im Keller. Wozu den Kopf zerbrechen? Es kann so einfach sein. Lasst uns einfach mit Computerspielen unsere Zeit vertreiben. Herzlich willkommen hier bei Jubel, Trubel, Heiterkeiten. Hey, herzlich willkommen. Ja, Karin, das kommt mir ja alles sehr bekannt vor, denn hier waren wir schon mal. Schon zweimal waren wir hier, und zwar am Industriemuseum. Genau, Industriemuseum Solingen-Merscheid. Aber gar nicht so weit in Merscheid, wie ich dachte. Ja. Weil wir saßen im Busverkehr da rum und konnten nicht sehen, wo wir waren und sind mal einen Tacken zu weit gefahren. So haben wir eine sportliche Reportage diesmal. Ja. Ein bisschen außer Atem, wir sind zu Fuß gegangen. Aber wir sagten ja, ne, bei Schiedwetter und drinnen, deshalb haben wir uns das ja ausgesucht. Ja, im Moment scheint mal die Sonne, aber das ist halt im April so. Genau. So, und warum wir hier genau sind, willst du das mal wissen? Natürlich. Hier gibt es eine Sonderausstellung. Wir gehen erst mal rein, vielleicht finden wir da schon mal einen kleinen Hinweis. Genau, bevor nämlich der nächste Schauer kommt. Ja. Das kann nämlich schnell passieren. So, hier ist es ja brühwarm. Ziehen wir mal als erstes einen Mantel aus. Oh. Und ich kann dir auch mal sagen, wie die Ausstellung heißt. Ist das möglich? Fragezeichen. Na, ist das denn die Möglichkeit? So ungefähr. Ja, und es geht um Materialien, denke ich. Ne? Ja, ich habe sowas kurz am Plakat vorbeigelaufen, habe ich das ja, gesehen. Ja, das ist so ein Museum zum Anfassen sozusagen. Experimentieren, mitmachen kann man da, also so alles Mögliche. Da muss man erst mal gucken, was das alles überhaupt ist. Aber es geht doch um Materialien, um neue, moderne Materialien. Ich hätte ja, auch Spaß. Ja, auch, es gibt zum Beispiel auch eine Mikroskopkamera zum Beispiel, wo das man alles ganz gut sowas auch. Ach, da bin ich aber gespannt jetzt. Ne, sowas auch. Weil ich hatte so im Vorbeigehen irgendwo gelesen, weil das Industriemuseum hier stellt ja eigentlich in der Dauerausstellung alte Materialien da von früher. Und das geht eben hier um neue und eben. Ja, aber irgendwas zum Experimentieren, das muss man natürlich dann sich mal begucken. Da ist zum Beispiel diese Experimentierstationen, die können Besucher erforschen. Ja, das werden und so besonders verblüffende Eigenschaften, wie du schon sagst, der Werkstoffe, Textil, Metall, Papier, das muss man jetzt mal gucken, ne? Also, Mantel aus, begeben wir uns an die Kasse. Her hair is hollow gold. Lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you. Eine Station, da sind verschiedene Materialien aufgebaut. Wir können das hier lesen, welche Materialien das sind. Schaumstoffe, Büttenpapier, Kaffeefilter, ach, der ist da oben, Nummer 5, Schurwolle, Wolltuch und so weiter. Auch Eisen, Erz, Pellets. Wo ist denn der Koks? Ach, da, der ist da abgedeckt. Und Zink, Stahl, Roheisen. Und dann haben wir einen Bildschirm. Und davor ist so ein kleines Gerät mit Kabel. Eine Mikroskopkamera. Ja, sieht aus wie eine Taschenlampe. Das stimmt, aber es kommt kein Licht raus. Soll ich jetzt mal ein Material probieren, wie das in der Vergrößerung? Natürlich kommt Licht raus. Naja. Na klar, der Stoff muss ja beleuchtet werden, sonst ist es finster. Das wäre ja schlecht. Nummer 7 ist Wolltuch. Oh. Das ist aber eine haarige Angelegenheit. Oh, die vergrößert aber kolossal, diese Kamera. Das ist ja auch eine Mikroskopkamera. Genau. Wenn du mal da links dieses... Das habe ich doch gesagt. Das ist und vergrößert die einzelnen Stoffe, die hier ausliegen. Ich nehme mal den Kaffeefilter, das würde mich mal interessieren. Auch sehr faserig, ne? Und sehr bunt irgendwie, so bunt. Gar nicht so bräunlich. Ja, nee, der hat ja Grünanteile und sowas. Was ach, guck mal hier, die Prägung am Rand. Ach, wie das aussieht. Wie eine Leiter, schwarze Fäden auch drin. Ja, und wie ist das möglich? Deswegen heißt die Ausstellung so. Was können wir denn noch mal begucken? Das hier, die Nummer 3, ist Zink. Das hat schon so eine schöne Oberfläche hier, so ribbelig. Mal gucken. Und ist silbern. Reicht die Kamera gar nicht hin, das Mikroskop. Muss man eine Seite... Ah, schieben. Du hast gute Ideen. Oh, das sieht ja merkwürdig aus. Also auf die Idee kämst du nie, wenn du das so vergrößert ziehst. Nee, das ist doch wie Wellblech. Ja, und auch so die Struktur so komisch. Und Farben auch immer ganz anders, als sie hier auf dem Tisch sind. Oder hier so ein normaler Baumwollstoff sieht aus wie ein Stück aus dem Mantel geschnitten. Ja. Fischgrät. Ja, guck mal, gibt auch nichts her. Ja, die sind zu dunkel. Die sind zu dunkel. Die Schaumstoffe. Ah, wenn ich reindrücke, guck mal. Oh, das sieht ja aus. Flimmert so ein bisschen, wie so Weihnachtspapier. Wenn man in den Schaumstoff reindrückt, das ist ja... Da sieht man die Strukturen. Alles so Waben. Genau. Super, und ne? Luft dazwischen. Ja, super. Toll. Ja, das ist ja schon mal was Schönes. Ja, wie ist sowas möglich? I knew I was in trouble, no one came to my defense. You could say that baby got me circumstantial evidence. Long enough to know there's no way to convict the killer, so darling, come on home. I know I've been a little stupid, baby, but the killer ain't dense. Well, I promise there'll be no more circumstantial evidence. Evidence, evidence, this evidence, evidence, baby. Hey, hey, hey. Es ist gleich 19.30 Uhr. Die Nachrichten aus der Region. Remscheid. Falsche EWR-Mitarbeiter klingeln an der Tür. Das ist überraschend. Bisher klingelten derartige Betrüger am Dachbalken. Solingen. Eiszeit endet im Ittertal. Ja, nun hatte dieser Winter eigentlich keine Eiszeit. Wahrscheinlich nur im Ittertal. Remscheid. Für jeden Flüchtling schnellstens eine Perspektive finden. Das ist das aktuelle Osterthema. Suchen, suchen, suchen. Solingen. Feuerwehr löscht brennenden PKW. Ja, nichts Besonderes. Das ist doch ihre Aufgabe, Brände zu löschen. Ein Blick in die Region, Wuppertal. Einbrecher flüchtet auf Socken. Sie haben das Sprichwort ernst genommen. Sie machten sich auf die Socken. Solingen. Finanzamt beginnt mit Bearbeitung. Was haben die denn bis jetzt gemacht? Geschlafen? Und noch ein Blick aufs Wetter. Dies Jahr ist alles früher, sogar der April. Auf jeden Fall. Sie hören weiterhin den Bürgerfunk bei Radio LSG. Mit Ohrwerk beim Besuch der Sonderausstellung ist das möglich im Industriemuseum Solingen-Merschel. Das war mal ein Auto. Man hält es nicht für möglich, ne? Ja, ja, es steht hier ein gepresstes Schrottauto. Also werden die Autos so gepresst. Ja. Ich meine, man kann es auch erkennen, dass es mal ein Auto war. Wollen wir uns mal nicht, ja? Nee, man sieht es natürlich an verschiedenen Teilen. Aber es geht, glaube ich, darum, und es war wie klein das geworden ist. Naja, das war ja mal ein Renault Twingo, der ist auch nicht auch besonders nicht so groß. Groß. Aber trotzdem ist er schon wie ein handliches Paket fast. Ne? Man könnte es fast unter den Arm nehmen und wegtragen. So, und hier, pass auf, jetzt kann ich dich noch aufklären, es wiegt jetzt nur noch 650 Kilo. Das ist eigentlich auch viel, aber naja, ein Auto, wenn es noch fährt, wiegt etwas mehr. Ne? Das stimmt. Ja, mehr, ne? Es geht hier nicht ums Auto, es muss ja um irgendwas gehen, wie das möglich ist. Ja. Ja. Es geht nicht ums Auto, es geht nämlich darum, ob dieses Gewicht, das, worauf es steht, trägt. So, und jetzt wandert unser Blick mal nach unten. Und wir sehen Konservendosen. Was hier das Gewicht dreht. Das sind ganz normale Konservendosen. Ist zwar eine Palette draufgelegt. Na, die wiegt damit auch noch nie. Damit das... Ja, damit das ja weil das ja unregelmäßig ist, ja. Das zusammengepresst. Ja. Aber auf, wo man die Konservendosen nichts verbeult. Nee. Also jetzt verstehe ich auch, dass man hier die Konservendosen nachmessen kann, wie dünn am Grunde das Material ist. Wie dünn, ja. Das und es hält und es trägt trotzdem 4 Stück, ne? Ja. Ja, hier stehen aufgeschnittene Dosen, damit man schön die Wand sehen kann, wie dünn dies ist, das Blech. Die Ausstellung heißt, ist das möglich? Ja, und hier, da gibt es lauter Stelen, wenn du weißt, was ich meine, so Stelen. Da steht dann drauf, hier ist Nummer 5, ist das möglich, dass eine hauchdünne Haut unplatzbar ist? Dann sehe ich ein kleines grünes Sternchen und das sehe ich auch weiter unten. Ja. Nein, unkaputtbar ist gar nichts. Bei extremen Druckunterschieden, wie zum Beispiel im Weltall, platzen sogar Stahlwände wie Papier. Siehst du, deswegen und lauter so Fragen. Ja, jetzt haben wir hier so eine Art Maschine aufgebaut. Und zwar kann man da wohl ein Gewicht auslösen, das runterfällt. Und unten hast du jetzt eine Materialprobe reingeschoben. Ja, ein Blech, eine Materialprobe. Und das ist wohl so eine Vorrichtung, um zu testen, wie weit sich sowas verformt, wenn so ein Gewicht da runterknallt drauf. Genau. Ja, das Gewicht hängt oben und man muss jetzt die beiden Hebel hier drücken. Hier sind zwei Hebel, rechts und links, mit beiden Händen. Ich habe sie dran. Und jetzt? Drücken, damit das ausgelöst wird. Ja. Also drücken, um das Gewicht runterfallen zu lassen. Genau. Also ich drücke. Und jetzt können wir drücken. Oh, Hilfe. Ja, und jetzt muss man es hinten wieder hochziehen an der Schnur. Das mache ich jetzt mal. Bis es wieder einrastet. Und, was sehen wir? Jetzt ziehen wir die Materialprobe wieder raus. Ach, du bist ein bisschen... So, diese Materialprobe haben wir jetzt mal wieder rausgenommen, ja? Nachdem das Gewicht hochgezogen ist. Und du siehst, das ist eingedrückt. Ja. Da muss ja schon Karacho hinter gewesen sein. Das ist wie so ein... Was, wenn das ein kleiner Nagel wäre? So ein bisschen, ja, so gut. Jetzt haben wir auch nicht geguckt. Ach, da ist ein... Dorn. Da ist ein Pinöppel. der hier reindrückt. Ja, der hat ein bisschen wie gestanzt. Ne? Ja, aber nicht durch. Ja, deshalb nicht durch. Klemmte das auch etwas, weil das Gestanzte muss ja über dem Loch da sein. Sonst kriegt man es nicht wieder raus. Nee, ist nicht durch. Das Material hat gehalten. Jetzt im Papierkorb. Ja, man soll das nicht zweimal verwenden. Ja, Karin, jetzt haben wir drei Stationen uns angeguckt und sind eigentlich schon fertig. Aber ich gucke da hinten in die Halle, da kommen ja noch 5, 6 Stationen. Ja, mindestens, wenn nicht noch mehr. Und dann gibt es noch ein paar Vitrinen, wo man auch immer noch mal reingucken kann. Ne? Also wir werden ja gar nicht fertig heute. Nee, da müssen wir noch mal wiederkommen. Und das ist ja spannend. Man bleibt ja überall und fuddelt rum und probiert mal was aus, wie mit den Schuhen oder mit der Stanze. Oder mit dem Blechdosen. Mit dem Mikroskop. Ja, da kann man ja ewig machen. Aber das ist ganz schön, da kommen wir noch mal wieder. Ja, und da gibt's wie ein Fernsehstudio, wo die Kinder dann wie in einem Quiz getestet werden können, ob sie hier Wissen erworben haben. Ja, das wird auch immer gemacht, denn es gibt ja Führungen für ganze Gruppen von Kindern, soll ja auch vor allen Dingen für Kinder sein. Und die können am Ende, wenn sie alles hier probiert haben, können sie das da quizzen. Ich finde das toll. Und da das ja noch bis August geht, kommen wir noch mal wieder und erzählen spannende Sachen von den anderen Stationen. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about this glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. I only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me. Some are still down seeking glory. Some I had to leave behind. My brother, I'm still zombie. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a bigger one. I made a man so happy when I rolled a little once. Yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. Und nun, speziell für die treuen Hörer in Remscheid und Solingen, das Hörspiel des Monats. Heute aus der Serie Nano und Mü, Metal Man. Wir schreiben das Jahr 2032. Nano und Mü, zwei winzige Roboter, sollen im Gehirn des Heavy-Metal-Musikers Roy Krause einige Neuronen überprüfen. Hey, Mü. Ich glaube, der Hörnerv ist in der Schnecke eingeklemmt. Gib mir mal die Zapfenfräse. Ach du Scheiße. Have you seen my number? Das könnte Ärger geben. Lass uns lieber abhauen. All together now. La, la, la, la, la. Vielleicht hätte man doch die Nervenfaserplatte abschleifen sollen. I was kissing Valentino by a crystal blue Italian stream. einer. Und schon sind wir wieder durch. Ja, ist das möglich? Ja, das war schön, ne? War eine tolle Ausstellung. Wir haben mir zwar erst wenig angeguckt, aber es war beeindruckend. Und wir wollten ja noch sagen, wie lange die geht. Die geht nämlich bis 23. August. Ja, und da werden wir schön noch mal wiederkommen. Ganz bestimmt. Einmal, zweimal, dreimal. Nee, so oft nicht, denn wir haben ja auch eine nächste Sendung. Ja, und die ist am 17. April. Jawohl, gleiche Welle, gleiche Stelle um 19.04 Uhr nach den RSG-Nachrichten. Aber vor Tagesschau und Tatort. Heiner Waniek und Karin Höstermann wünschen unseren Hörern eine frohe Osterzeit. Genau. Und dann sagen tschö, bevor es hier Eier regnet. Ja, und die Hölle hier losgeht. Bevor die Hölle hier losgeht und keiner mehr weiß, wo er stand, sag deinem Arsch auf Wiedersehen und küss deiner Liebsten die Hand. Ob's irgendwann mal eine Chance gab, da haben viele so ihre Zweifel. Denn gab's nicht vor dem Paradies vielleicht doch schon Köln und die Eifel. Und hoffen wir mal, es war nicht so, dann frag ich mich, wo ist der Glanz hin? Der Glanz und die Unschuld, die jeder mal hatte, bis der Schlamassel dann anfing.